jedes Tier hat Angst vor ihm. Hänger ist ein Ungetüm. Nur die kleine Mücke lacht, wenn er sein Getöse macht. Laufen selbst die Affen weg, leimt sie fest auf ihren Fleck. Und sie sitzt nach harten Mücken quietschend.